trefft ihr einen Schwarzkopf in grünem Mantel einmal auf der Erde. Und zwar so, dass er den Hals gebrochen. So tragt ihn in eure Kirchenbücher unter dem Namen Giannozzo. Und gebt dieses Luftschiffjournal von ihm unter dem Titel Almanach für Matrosen, wie sie sein sollten, heraus. Euch, ihr Brüder meines Herzens, aber lasse ich den Matrosenalmanach als einen Ordensbecher nach, woraus ihr den Labe- und Leichentrunk nehmen sollt, wenn ihr lange Flöre aufsetzt und umbindet, bloß weil euer Giannozzo den Hals gebrochen. Ich habe einen Doppelazot, verzeiht den Namen, ausgefunden, wodurch die Luftschifferei so allgemein werden kann, dass man die andere zu sehr verachten wird. Und mein Schiff wie ein Wassertropfe in die Gießgrube der schweren, für einen Ton und Bug ineinander schmelzenden Glockenspeise der Menschheit springt. Wetter, wie wird die weiche Masse in tausend Zacken und Knellen zerschießen und alles hoch hinaus wollen? Ihr Leute, Giannozzo ist im Besitz einer ganz neuen, noch einmal so leichten azotischen Luft. Er extrahiert sie sogar oben, wenn der Eudiometer mehr phlogistische Luft ansagt. Er lässt immer ein Naphtaflämmchen brennen, wie unter dem Teekessel flackert. Er treibt droben oft die Kugel höher, ohne das Abzuggeld von Ballast auszuwerfen. Er hat einen Flaschenkeller von Luft bei sich. Die Kugel hat nur den Halbmesser anderer Kugeln, die nicht mehr tragen, zum Diameter. Sie besteht überdies aus einem feinen, aber unbekannten Leder mit Seide überzogen. Das ist gegen den Blitz. Aber nun ist's genug. Ich fahre auf und davon. Mein Schiff habe ich, da doch jedes so gut wie eine Glocke oder seine Mannschaft unter der Linie eine Taufe haben will, den Siechkobel getauft. Himmelfahrt und Höllensturz des Luftschiffers Giannozzo oder Vogelperspektive auf die Ameisenkongresse der Menschen. Ein Abenteuerbericht nach Jean-Paul von Heinz von Kramer. Könntet ihr doch jetzt unter meinem Luftschiff mithängen, Freunde? Ihr machtet gewiss die Sänftetüren meiner Lufthütte weit auf und hieltet die Arme ins kalte Ätherbad hinaus und das Auge ins düstere Blau. Himmel, ihr müsstet jetzt aufstampfen vor Lust darüber, wie das Luftschiff dahin sauset und 10 Winde hinterdrein. Und wie die Wolken an beiden Seiten als Marschsäulen und Nebeltürme langsam wandeln. Und wie drunten 100 Berge in eine Riesenschlange zusammengewachsen mit dem Gifte ihrer Lavaströme und Lawinen zornig zwischen den Ameisenkongressen der Menschen liegen. Dabei hält mich mein Lederwürfel, der auf allen 6 Seiten Fenster hat, auch auf dem Fußboden. Hier im oberen Dezember, der Juni drunten liegt über 3000 Fuß tief, ganz warm. Wie eine zerbrochene Bouteille, ein Gurkenstängel. Ich warte sogar wie ein Paradiesvogel meinen Schlaf über den Wolken ab und ankere vorher in der Luft. Der gleichzeitige Marsch und Kontramarsch der Wolken hat es euch längst gesagt, Freunde, dass fast immer entgegengesetzte Winde in verschiedenen Höhen streichen. Zwischen 2 feindseligen Strömen hält nun nach den hydrostatischen Gesetzen durchaus eine neutrale, ruhige Luftschicht still. Und in dieser schlafe ich gemeiniglich. 4.500 Fuß tief rennt jetzt die weite Erde, da ich glaube, fest zu schweben, unter mir dahin. Und ihr breiter Teller läuft mir entgegen, worauf sich Berge und Holzungen und Klöster, Marktschiffe und Türme und künstliche Ruinen und Ware von Römern und Raubadel, Straßen, Jägerhäuser, Pulvertürme, Rathäuser, Gebeinhäuser so wild und eng durcheinander herwerfen, dass ein vernünftiger Mann oben denken muss, das seien nur umhergerollte Baumaterialien, die man erst zu einem schönen Park auseinanderziehe. Auf der Fläche, die auf allen Seiten ins Unendliche hinausfließt, spielen alle verschiedenen Theater des Lebens mit aufgezogenen Vorhängen zugleich. Einer wird hier unter mir landesverwiesen. Drüben desertiert einer. Und Glocken läuten herauf zum fürstlichen Empfang desselben. Hier in den brennend farbigen Wiesen wird gemähet. Dort werden die Feuerspritzen probiert. Englische Reuter ziehen mit goldenen Fahnen und Schabaracken aus. Gräber in neuen Dorfschaften werden gehauen. Weiber knien am Wege vor Kapellen. Oh, das größte Sammelsurium von Widerspruch, Wahnsinn, Habsucht und Tücke ist doch ein menschliches gedrucktes Gebet. Nur du, heiliger Fenelon, konntest beten. Denn du liebtest Gott. Nun, o Unendlichkeit, bist du ganz mein. Ein Wagen mit Weimarschen Komödianten kommt. Viele Kammerwagen von Bräuten mit besoffenen Brautführern. Paradeplätze mit Parolen und Musiken. Hinter dem Gebüsch ersäuft sich einer in einem tiefen Perlenbach, nach dem dabei zusehenden Kniegalgen zu urteilen. Lange Fähren mit vielen Wagen ziehen unten über breite Ströme. Und ich oben gleichfalls, aber ohne Fährgeld. Ein Schieferdecker besteigt den Stadtturm und ein sentimentalischer Pfarrsohn guckt aus dem Schallloch und beide können, das kann ich 4.500 Fuß hoch observieren, weil die dünne Luft alles näher heranhebt, sich nicht genug über das 100 Fuß tiefe Volk unter sich verwundern und erheben. Gartendiebinnen mit Brusterwiesen stehen in Prangern, wie Heilige in Kapellen, sehr umrungen. Einer auf Knien und hinter der Binde muss drei Kugeln seiner dreifarbigen Kokarde wegen in den Pelz auffangen. Diese dumpfe, wühlende, in der Walkmühle der Arbeit dampfende Stadt, wovon ganze Gassen an einem Knochen, an einer Silberstange nagen und schaben, taub gegen Freude. Und heiß dahinrennend wie ein Gaul, dem man eine bleierne Kugel ins Ohr gesetzt und in den Gehirnkammern von einer gedrückt. Ein für die Kirmes angeputztes Dorf, samt vielen nötigen Verkäufern und Käufern dazu. Katholische Wallfahrten, von schlechtem Gesang begleitet. Hey, Ein lachender, trabender Wahnsinniger muss eingefangen werden. Sieh da, wie Wasseruhren an den griechischen Festen, nach Aristoteles, den wetteifernden Bühnenstücken die Dauer ihrer Aufführung zumaßen, so stehen nicht tragbare, sondern tragende Wasseruhren, die Laucherherren, gegen die Wand des Hauses gebogen, und die Länge der Szenen ist aus der Länge ihres Standes leicht zu ermessen. Fünf Mädchen ringen entsetzlich die Hände. Ich weiß nicht warum. Über 100 Windmühlen heben im Sturm die Arme auf. Die blühende Erde glänzt. Die Sonne brennt aus den Strömen zurück. Die munteren Schmetterlinge unten sind nicht zu sehen. Und die hohen Lerchen nur dünn zu hören. Oder ich täusche mich sehr. Das Leben hier schweigt und ist groß und droht fast. Gott weiß, welcher gewaltige, böse oder gute Geist hier in dieser stillen Höhe dem Treiben grimmig grinsend oder weinend lächelnd zusieht und die Tatzen ausstreckt oder die Arme. Und ich frage eben nichts nach ihm. Hey, holla! Sie da oben! Mein Herr! Wollen Sie mir nicht ohne Scheu Suprosa entdecken, auf was Sie eigentlich mit Ihren aeronautischen Versuchen hinzwecken? Ich, mein Herr? Auf nichts! Auf Spaß! Ernsthaft, Herr? Der Scherz ist unerschöpflich, Herr, nicht der Ernst. Hören Sie, Höhenmessungen, astronomische oder meteorologische Versuche, Untersuchungen der Wolken können Sie mir ohnehin eingestehen. Aber greifen Ihre mühsamen Reisen nicht mehr ins praktische Leben? Wahrlich, bloß zur Lust lebe ich oben und aus Ekel am Unten. Deshalb setzen Sie Ihre Gesundheit in der kalten, feinen Luft zu? Herr, die setzt jeder Schuster, jeder Autor, jeder Stubensitzer zu. Denn um ganz gesund zu leben, muss man leben wie ein Vieh, wie ein Bär oder Hirsch. Und wenn euch eine Gewitterwolke an sich zieht? Darauf dachte ich oft. Dann wär's aus. Aber ich werde wohl mein Ziel vorher fassen. Warum will ich's denn dem guten Querkopf nicht sagen? Ich reise nämlich als geografisch-militärischer Luftspion, nehme dann in Schwaben französische Dienste und versuche mein Glück, wenn mich keine Kugel trifft. Das höre ich gern, mein Herr. Oh, die Blinden. Dem Magen darf man, sie erlaubten's, alles opfern. Die Jahre, das Blut, sogar ein Stück Tugend. Aber dem Herzen, der Lebensfreude, nichts als was jener vom Opferaltar ungefressen übrig lässet. Und die heilige Psyche ist euch nichts als der Futtermarschall, Erzküchenmeister und Erbvorschneider. Ach, der Küchenjunge des Magensacks. Geht, ich will weiter hinauf. Ach, ihr Brüder und Freunde. Kennt ihr auch den Ingrimm, wenn der Mensch sich vergeblich ein paar Sündfluten oder jüngste Tage oder einen mäßigen Schwefelpfuhl wünscht und es wie ein fauler Hund mit anschauen muss, wie zahllose Blut- und Schweinigel, Kirchenfalken und Stadtfalken in allen Ländern, Departements und den drei Zeitdimensionen ungestraft saugen, stechen, stoßen und rupfen? Wie sie, gleich dem grünen Wasserfrosch, der die bewohnten Schneckenhäuser verdauert, Häuser und Länder verdauen? Wie sie, die besagten Bestien, wie der Ochse des Phalaris, sogar den Schrei des Menschenschmerzes in das Brüllen einer wilden Tierstimme verkehren? Marco könnte man nur eine Woche lang als ein hübsches, volles Gewitter über die Menschenköpfe ziehen und sie zuweilen berühren von oben herab. So wollte ich nicht klagen. Ihr armen Sünder allzumal, wollte Gott, ich wäre ein Platzregen. Über einen ganz vollen sächsischen Garten solcher Art, einen Kaninchengarten mit eleganten, langhosigen, ohne Hosen besamet, streckte ich im Zorn transitorisch meinen Arm aus wie Xantippe ihren über Sokrates unter der Haustüre und goss es, ihr wisst schon was, auf die Lustpartie hinunter. Mit Effekt gebe der Himmel, auf keine andere Weise als mit diesem Strichregen machte ich meine erste Gastrolle in der kursächsischen Atmosphäre. Als Jagdtäufer. Aber so ist die ganze ungeweihte Erde. Man denkt sich nur immer die eigene Stadt als das Filial und das Wirtschaftsgebäude zu einer entfernten Sonnenstadt. Könnte man aber durch alle Gassen auf der Kugel auf einmal hinunter und hinauf sehen und so immer dieselbe Gemeinhut der Alltäglichkeit auf beiden Kugelhälften finden, so würde man fragen, ist das die berühmte Erde? Das Spuckkästchen drunten, das Pispidorchen, das ist der Planet, würde ich einem Seraph antworten, der vor mir vorbeiflöge und mich bäte, ihn zurechtzuweisen. Endlich. Wie man doch hier oben in der stillen, heiligen Region nichts merkt, was drunten quäkt und schwillt. Da aber just zwei streitende Geier wie Wetterhähne sich auf meine Rotunda gesetzt und hausten, so setze ich mich auch als Outside-Passenger auf meine Sänfte heraus, mich an den Strick des Schiffes klammernd. Allein, da ich so im wilden, ewigen Szenenwechsel 5 Stunden lang hingefahren bin, über eine Religion und Landschaft und Reichsstadt nach der anderen, über eine Saat von Völkern, wovon wie Blumen das eine um 5 Uhr morgens, das andere um 9 Uhr, das dritte um 2 Uhr zum Tage erwacht, und der Sonne aufgeht oder auch dumm einschläft, und als so auf dem langen Farbenklavier des Lebens alle finstere und lichte Farben vor mir laufend aufgehüpfet, so wird mir auf meinem alles zusammenspinnenden Weberschiffe miserabel, leer und wehmütig zumute. Ein giftiger Stechapfel von Schmerz, von der Größe meines Herzens, ritzt meine Brust. Und ich niese sehr nahe am Weinen. Weine aber nicht. Nein, nein. Glaube nicht. Paternoster schnuren von Welten über mir, dass ich, getröstet und weinerlich, je aufschauen und sagen werde, ach, dort droben. Oh, das dort droben werden auch Siechkobel umschiffen. Und die Schiffskapitäne darin werden Kalender genug machen über ihr nur anders verrenktes Personale unter ihnen und werden zur Erde sagen, wahrscheinlich tu comme chez nous. Ein Mensch wie ich, zumal wenn ihm der lange Sturm die Halsvenen lange zugeschnürt und den Kopf bluttrunken und schläfrig gemacht, steigt lieber und gescheuter in sein Wachthäuschen zurück und schläft den Rausch des Äthers aus. Aber närrisch wurde ich geweckt. Die Fregatte war auf einen Felsen gestoßen. Meine Kajüte war mit goldenem Feuer gefüllt. Außen stand eine Finsternis aufrecht. Draußen stand eine Finsternis. Draußen stand eine Finsternis aufrecht. Draußen. Finsternis. Aufrecht. Draußen stand eine Finsternis aufrecht. Ich war am Brocken gestrandet. Die schwarze Flut der Nacht schlug an das Gebirge. Die schwarze Flut. Und die Abendflamme der Sonne an das Gebirge. Schoss über sie streifend aus der Tiefe herauf. Und die ich sprang ans Land und knüpfte meinen unruhigen Kutter an das Brockenhäuschen fest. Die Sterne brannten den Himmel hinab. Und schimmerten um das düstere Gebirge. Ich trat jetzt trübe und wild und auf den Brocken heraus. Der Nebel der alten Zeiten tat sich auf. Und ich sah darin unten auf der weiten Ebene die unzähligen Scheiterhaufen glühen, welche bloß Unschuldige zernagten. Ringsum lagen aufgetürmte Felsenklötze. Wie Quader niedergebrochener Riesenschlösser. Und das Rentiermoos der kalten Zone, als Schimmel der Erde, Das alte, nackte Berghaus. Der Sturm schnaubte um mich und mein flatterndes Schifflein herum. Und wild fuhr er unter die Sterne unter die Sterne hinaus. Und schien sie zu rütteln. Mein Haar bäumte sich wie eine Mähne. Aber im Innersten war mir groß und düster. Und ich wünschte, jetzt erschiene mir der Teufel. Ich fühlte mich so erhaben und kalt wie er. Aber oh, wie hohl. Klang doch in der Stille das Leben. Drunten liegen die müden Wachslarven auf dem Hinterkopf. Hier oben steht eine Reflektierende auf dem Hals, sagte ich. Und griff über mein Gesicht, um solches wie eine Larve abzunehmen und zu besehen. In der Mitternacht. In der Mitternacht ein langes Morgenrot. Und wollte erfreuen. Aber ich lachte darüber, dass uns das auch wieder einen flüchtigen Freudenmorgen und Trost vorspiegele. Da war mir plötzlich, als sei die ganze Welt und mein Leben in einem Paar Träumen weggetropft. Und das Ich sagte zu sich selber, ich bin gewiss der Teufel. Die Poesie aber muss frei sein und bloße Form. Und es muss ihr, wenn man sie nicht wie einige Teufel von mehr Herz als Kopf zum Stoff verkörpern will, jede Empfindung, auch die allersittlichste, darzustellen zugelassen sein. Ist es nicht unbillig, darum von bloßen Darstellungen auf das Herz zu schließen und den Dichter nicht von dem Menschen abzusondern, da man doch in weit schwierigeren Fällen Werke wie das des Petronius lesen und sogar schreiben kann, ohne den geringsten Einfluss auf das Herz? Sind dann die gebildeten Europäer, Nordamerikaner, welche die Träume der Nacht am Tage zu realisieren suchen. Wo so etwas hielte nicht eine so glückliche Scheidewand zwischen Fantasie und Handeln fest, mehr zu befahren gewesen wäre, das wäre bei den Theologen, welche durch das ewige Lesen und Loben der Bibel und des biblischen Personale und durch den täglichen Umgang mit ersten Christen, vermittels der Kirchengeschichte, zuletzt die Gesinnungen selber annehmen, in denen sie auf Kanzeln und Pulten webten und lebten und so mit dem nun seit so vielen Jahrhunderten abgereisten ersten Christentum auf einer Retourfuhre zum allgemeinen Erstaunen wiederkommen. Allein die Sachen sind besser abgelaufen und der eigene Charakter der Exegeten und Kirchenhistoriker hat sich so festzuhalten gewusst, dass bis diese Stunde ein erster Christ überhaupt so selten erscheint als ein Steinbock. Aber nie die nützlichen Giftzähne. In der Tat, sollten Teufel sich mehr bedenken, ehe sie über die Menschen, die doch ihre adoptierten Kinder sind, herfahren und sie für Tugendpuritane erklären, bloß weil sich einer und der andere auch in erhabenen Empfindungen im Vorübergehen scherzweise versuchen will. Oh, wie ungerecht! Mir wenigstens sind solche Überbeine des Erhabenen weder in Bordellen noch Kaffeehäusern noch Spieltischen an solchen Reisenden zu Händen gekommen. Gleicherweise tritt von Zeit zu Zeit der Dichter auf das Theater und auf das Papier. und sondert sogenannte tugendhafte Empfindungen ab und der Leser mit. Darauf wird ihnen wieder ganz leicht und sie sind nach der Ausschöpfung zu allen Streichen tüchtig. Was nun besonders die Weiber betrifft, der Mann, der an ihren Altar tritt, muss ein Herz darauf ausbreiten, worin nach einer richtigen Vermischungsrechnung Ruchlosigkeit und Sentimentalität in beide Kammern geschickt verteilt sind. Von dem Sentimentalen kann nun ein großer Teil auf den Bergen geholt werden. Jetzt packte auf einmal eine seltsame Erscheinung mein ganzes Wesen an. Eine weiße, flatternde Figur. Weiß, flatternd, sprang den Berg herauf. Berg herauf. Berg herauf. 15 Schritte weit stand sie still. Still. Die Augen still. Waren geschlossen. Still. Das Haar schwarz. Still. Die Augenbrauen borstig. Still. Die Nase gebogen groß. Still. Die Arme haarig. Die Bärenbrust unbedeckt und der Nachtwandler im Hemde. Endlich fasst er dieses am Hexentanzplatz wie eine Schürze mit beiden Händen und fing eine närrische Menuett mit sich selber an. Er kehrte sich um. Ein schwarzer Schlangenzopf wuchs lang hinab. Er fuhr wieder herum. Und sprang wieder. Ich wollte zärtlich minudieren. Mir wurde er so verhasst, dass ich ihn hätte hinunterwerfen mögen. Endlich rannt er. Die Arme emporgehoben. Davon. Mich schauderte dieses tragisch-komische Konterfei und Fieberbild des Lebens und die äußere Nachäffung meiner Gedanken. Aber ich konnte nun auf diesem, wie ein Alp drückenden Berge nicht mehr dauern, sondern fuhr in meine Sänfte, schnitt sie los und schwamm ins weite, lebendige Nachtmeer hinaus. Aber zwischen Himmel und Erde wurde ich am einsamsten. Ganz allein, wie das letzte Leben, flog ich über die breite Begräbnisstätte der schlafenden Länder, durch das lange Totenhaus der Erde, wo man den Schlaf hinlegt und wartet, ob er keine Scheinleiche sei. Die großen Wolken, die unten aufeinander folgten, waren der kalte Atem eines bösen Geistes, der in der Finsternis versteckt lag. Ein Hass gegen alles Dasein kroch wie Fieberfrost an mir heran. Ich sagte wieder, ich bin gewiss ein böser Geist. Da riss mich ein zweiter Sturm dem ersten weg und schleuderte mich über unbekannte, entlaufende Länder fort. Plötzlich zog unten eine anmutige Ebene voll zerstreuter Laubbäume vorbei, ganz mit Affen des Lebens. Mit Körpern bedeckt, die sich wie Mittagsschläfer warme Länder zum Schlummer ausstreckten. Zerstreuerte Laubbäume, Affen des Lebens. Anmutige Ebene. Neben einem Feuer lagen ihre Kleider. Da sah ich einen Mann, der einen in seinem Arme hängenden Leichnam entkleidete. Oh Hölle, es war dein Boden. Es war ein unbegrabenes Schlachtfeld. Ich warf Steine auf das Ungeheuer. Ich brüllte ihm aus den Lüften, Teufel, Teufel, zu. Ich wurde in einen eiskälteren Himmel aufgezuckt. Und der Orkus des Mords floh zurück. Zurück. Zurück. Und blühende zurück. Weinberge zurück. Flogen daher. Aber der Erdengräuel hatte durch ein giftiges Fieber meine Herzensmuskeln gelähmt. Und ich senkte mich erschöpft tiefer der Wärme entgegen und ließ von Grimm und Wachen matt die vergeblichen Augen unter ihre Augenlider kriechen. Wie sonderbar und hold verträumt ich den äußern Traum. So rief es im Traum. Dann wiederholte es bloß sinnlose Worte. Und dunkle Wellen der Lust liefen über mich hinüber. Ein helles Glänzen weckte mich. Wo wohne ich? Sagte ich. Ich glitt, warm angeweht, auf einem unabsehlichen, silbernen, aus den zu zartem Schaum geschlagenen Sternen zusammenwallenden Meere weiter. Ein Meer. Meer. Meer. Meer. Meer. Weich und weiß wie Schneenebel. Schneenebel. Wie Licht. Alle Fenster meiner Hütte schimmerten. Ich war ganz erleuchtet. Ich schiffte in dem über die Nachterde hingedeckten Wolkenhimmel. In dessen Flut der aufgegangene Mond wie ein Schwan mit seinem Glanzgefieder alle Wogen durchstrahlend stand, ehe er herausflog ins Blaue. Ins Blaue. Statt wie ein Wasservogel länger über der weißen Fläche wegzustreifen, riss ich meine Lufthähne auf und tauchte mich unter in die lichte Flut der zusammenspringenden Naphtaquellen. So ging es selig dahin. In der weißen, busenwarmen Nacht. Nacht. Nacht. Ich wusste nicht, welches Land unter mir grüne. Ich wühlte mich noch tiefer in den silbernen Dampf. Ein paar Mal wälzte sich der Blütenrauch von Gärten herauf. Einmal fuhren Waldhörner wie Blitze durchs Gewölk und tanzten nahe wie Geister, Geister. In der Luft. Lange war es still. Wieder klingelte ein Glockenspiel, also aus einer zugedeckten Stadt unter mir. Dann wurde es kühl. Das Meer, Meer zerriss in lange Berge. Berge, Berge. Und weite Spalten, Spalten schauten auf die Erde. Erde, Erde, Erde. Ich senkte mich zu den lauten, festschwebenden Lerchen hernieder. Und endlich zu den Nachtigallen in Zweigen und berührte einen unbekannten Boden. Zwischen schlafenden Blumenbeeten, Blumenbeeten mit Felsen unter Blumenbeeten, Efeu. Blumenbeeten. Von Orangeblüten weiß, die der Morgenwind statt der Früchte abschüttelte. In der Ferne liefen Pappelreihen vor Lusthäusern vorbei. Vorbei, vorbei. An runden, vorbei. Heitern, mit Wein übersponnenen Bergen flogen Segel hin. Segel. Und überall Segel. Zeigte ein durchsichtiger Kastanienwald. Eine freudige Welt. Kastanien. Freudige Welt. Kastanienwald. So hold und neu. Ich wurde von dem dunklen Paradies wie von einem stummen Kinde angelacht. Und dringendes Morgenrot. Morgenrot. Und Morgenrot. Durchschnitten einander. Mondlich. Und vergossen wunderliches Licht. Licht. Auf der Zauberstätte. Gebe nur Gott, sagt ich, dass ich wieder von dannen fahre, ohne es von einem gehört zu haben, wie das Land sich schreibt. Die Weinberge. Weinberge. Weinberge. Wurden immer heller. Unter dem feurigen Morgenduft gefärbt. Ein Moor in türkischer Kleidung lief über eine grüne Gartenbrücke. Gartenbrücke. Gartenbrücke. Gartenbrücke. Ich war ein anderer Mensch. Ich küsste den Blüten, den Tau, lechzend und liebend ab. Da hörte ich italienische Verse, munter weggesungen. Eine große weibliche Gestalt, glühend wie der Morgen, mit keckem Schritt, dunklem Haare und schwarzem Auge, kam umherblickend und singend über die Brücke nach und hatte, wie es schien, den Mohren vorangeschickt. Welcher Sonne schaue ich geradezu in den Jugendglanz aller Reize, sagte ich italienisch. Ich komme heute vom Brocken und bitte Sie, mir alles zu sagen, nur nicht, wie Sie oder die Gegend heißen, die ich vor mir sehe. Ihr seid aus Rom? Der Maler? Das sagte sie italienisch. Und Gianozzo, sagte ich. Giannino? Der. Und dieses ist meine Luftfähre. Darf ich Sie nun ernsthaft um ein Frühstück durch den Mooren bitten? Um wirklich niemand hier zu sehen und zu hören, als Sie. Vite, mon petit. Et ne dis pas que oui. Ihr gefallet mir damit. Ihr liebt die Poesie? Nichts außer ihr ist schön. Die Jugend ist auch eine. Ich will nur weniges Böse von denen sagen, die aus den Blumen der Poesie immer eine Blutreinigung kochen. Und von denen, welche die der Freuden nur wie Lesezeichen in ihre Akten und Handelsbücher legen. Sprechen wir lieber von der Liebe und von ihren Brautführerinnen, der Malerei und der Musik. So groß und so frei wie wenige Männer. Welch eine schöpferische, gerüstete Zeit zieht daher, welche das große, dumpfe Nonnenkloster des weiblichen Geschlechts abbrechen und die finstern Mönchschleier von den schönsten Augen reißen wird. Welche schöne, dunkle Augen sind doch die euren. Aber sagt mir nur frei heraus, weshalb ihr so oft nach Norden blickt. Ich will euch offenherzig entdecken, wonach ich so nördlich sehe und abweiche. Mein Geliebter will diesen Morgen kommen. Liebt nur recht, Schöne. Und so recht über alle Beschreibung. Aber gebt mir eine von ihm. Ich werde nachher einen Pomeranzenzweig mit einer Frucht abreißen und ihn, wenn ich euren Geliebten auf meiner Höhe sehe, herabwerfen. Zum Zeichen. Es ist ein rot gekleideter Jüngling auf einem Rappen mit einem grünen Reitknecht auf einem Schimmel. Seht nur, ich lasse einige mit Gas gefüllte Kügelchen von Goldschlägerhaut als Wetterhähne und Leuchtkugeln auffliegen, um den oberen Wind über der Windstille zu erforschen. Zum Glücke weht er sehr südlich und wird mich der Reitbahn des Jünglings entgegentreiben. Nun geht. Meine Avis-Fregatte ist schnell zum Auslaufen ausgerüstet und hängt, seht, nur noch an einem Geländer mit einem darum geschlungenen Kettchen fest. Nehmt euch doch recht in Acht, Giannino. Ich stieg also unter dem stolz aufarbeitenden Bucentauro ein und ließ sie das Kettlein lösen. Da zog ich ihr drei Rosen aus der Brust und bückte mich zur Gebückten heraus und flog mit dem Raube eines Flammenkusses von den üppigen, vollen Lippen in den Himmel hinauf. Addio, caro. Addio, carissima. Mein Herz schwamm berauscht im Glanze der Schönheit und des romantischen Morgens. Mit ihren frischen Rosen an den heißen Lippen und mit dem Fernglase an den brennenden Augen flog ich über die Berge und Ströme. Endlich, als die Blühende dem bewaffneten Auge nur noch ein weißer Schatten hinter mir war, entdeckte ich damit viele Meilen von mir einen rotgekleideten Menschen auf einem Hügel und neben ihm zwei leere Pferde weidend. Mein Auge wurde nass, da es sich auf zwei getrennte, einander von Bergen verdeckte Menschen richten konnte. Beide schmachtend und träumend. Er die heilige Zukunft in Süden suchend und sie ihre in Norden, indes für mich wie für einen Gott alles nur Gegenwart war. Ich riss ein Blatt aus meinem Buch, schrieb darauf: Eile, Jüngling, die schöne Theresa wartet deiner, band es an den Pomeranzenzweig und warf es, da ich über seine Augen wegzog, die sich schon lange auf das allein immer schneller fliegende Wölkchen im großen Blau geheftet, über ihm aus. Und die Frucht riss das flatternde Blatt der Liebe steilrecht hernieder. Ich wandte mich um. Die schöne Theresa war längst verschwunden. Der Jüngling aber sprengte die Hügel hinab und kehrte den Kopf häufig gegen das eilige, erfreuende Wölkchen. Oh, liebt, liebt ihr Glücklichen. Lange, sonnentrunkene Perspektiven liefen wie glänzende Rennbahnen der Jugend, wie Himmelswege der Hoffnung hin. Das goldene Alter des Tags, der Morgen, schien meinem schönen Wahne umzukehren. Ach, kein Morgen und keine Jugend steht von Toten auf ohne eine Nacht. Die lang gegliederten Schatten standen wie angelandete Geister der Nacht an den Ufern und überfielen bald die verlassene Welt. Aber ich sehnte mich nach meiner Sonne zurück und stieg wieder auf, um ihr nachzusehen, wie sie hinter die letzten Gebirge fällt. Droben sah ich sie 10-mal und jedes Mal schneller untergehen. Und ich flog immer wieder durch das Abwerfen der Erdenlast vor ihr sterbendes Gesicht. Auf der ganzen Erdfläche lag schon schwarzer Schlaf. Ich gab der Erde den letzten Stein zurück. Da sah mich tief unter dem Himmel das erloschene Sonnenangesicht recht bedauernd an, als hätte ich meinen letzten Freudentaumel gehabt. Und unversehens begruben es niedrige Wolken oder Berge. Theresa, rief ich, denn einen Taufnamen musste ich haben und hatte ihn mir so erfunden. Theresa, dein Abend glüht jetzt heller als dein Morgen. Meiner ist blass und der Morgen ist vorbei. Die Gewalt des ungeheuren Schicksals, edle Edwan? Nein, dagegen bin ich löwenstark, sobald nur mein Herz an deinem klopft. Ach, wo ist denn mein Schnupftuch, dass ich's flattern lasse und mir meinen Augapfel trockne? Ja, die Weiber sind wie Kalk, den der Freskomaler so lange bearbeiten und bemalen muss, als er nass ist. Aber da geht doch im munten Schimmer der Herr von Fahrland. Schon ein fataler Name. Mit einem ganz schwarz eingekleideten weiblichen Herzen. Ich kenne, und segelte ich über der höchsten Wolke, Fahrlanden am Gange der Arme gleich. Er ist hier in Mühlands, wo ich just niedergehe, Zensor des ästhetischen Fachs. Mond, Mond. Meiner Treu ein angebissener Mohnölkuchen vom Mond. Mond, Vielleicht glänzest du so still und heilig, weil du ja mit mir schwelgest und leidest und wandelst. Oh, wir schwachen Weiber. Aber du, Fahrland, Fahrland, hast du nicht 8 Bräute in 4 Städten und heiratest die 9. in der 5? Und was hast du so spät im Park mit der schwarzen Schleiereule vor? Das Schnupftuch, das Schnupftuch. Sieh nur das meine, wie eine Korsarenflagge. Fahrland, wie seine ganze Diebesbande, hält das Abendrot und ganze Haine bloß als Springwurzeln an das weibliche Herz, damit dieses Vorlegeschloss der Person aufspringe. Mit der Erdkugel und einigen Himmelkugeln und der 2. Welt bären sie die Schlinge für das dumme Schnäusvögelein vor. Oh, ihr Herzen aus Wachs, das aber vor der männlichen und poetischen Flamme herunterrinnt, die mit der Spitze gen Himmel zeigt, obwohl mit Grundfläche und Nahrung auf der Erde aufsitzen. Ach, ach, die poetischen Rouens. Oh, mein Herr Zensor im ästhetischen Fach, der Passagier, der hier über Ihnen schwebt, kennt Sie sehr gut und hat in der Luft alles gehört und behorcht. Sie Heuchler! Springt man so um mit Gänslein, wie ganz gewiss das Schwarze da unter mir ist? Braucht man das Herz zum Diebsdaumen, den Pegasus zum Schießpferd gegen diese einfältigen Trappen und die schöne Nacht zum Nachtgarn und den Sternenhimmel zum Lerchenspiegel? Herr Federschütz, stellet ihr Spitzbuben nicht den Mond als Tellerfalle der Nymphen auf und den Regenbogen als Sprenkel? Und die Tränenstückgießerei und das eigene Herz, das ihr so zerschnitten vormalt, wie es sonst die Hosen der Vorfahren waren. Magdalene sündigte doch, um zu weinen, aber ihr weint, um zu sündigen. Eine teuflische Antithese, aber im Handeln. Ich will dich aber allein und abgesondert anschauen. Du Heiliger, in meinem Tempel. So führ mich nur hin, nimm mich mit, du Heilige. Gott gib ihm noch heute eine höllische Nacht. Ich bin nie ein Tugendspiegel gewesen, aber wahrlich, ich beging allzeit meine Todsünde und damit Schabab. Nie hingegen. Nie blies ich ein armes, dummes Herz mit Äther auf und ließ den Globen an meinem Faden bald hoch, bald niedrig fliegen und tat zuletzt einen derben Schnitt hinein, dass es mir als ein welkes Häutchen vor die Füße niederfiel, nach langem Ziehen, Schwellen, Weinen, Irren und Zagen und seiner und meiner satt. Ich fahr ihnen oben nach. Matrosen, wie sie sein sollten, wofür dieser Almanach bestimmt, braucht die unsägliche Mühe, nicht langweilig abgemalt zu werden, die sich ein Luftschiff vergeben muss, wenn er den geizigen Wind, die waagerechte Ferne, die steilrechte, das Öffnen beider Lufthähne und den Bogen, den er halb sinkend, halb wie eine Bombe zwischen beiden Fernen beschreibt, gerade so berechnen will, dass er zuletzt auf einmal vor einem hellen Fenster im 4. Stock vorbeikommt, durch welches ich, im Sinken innehaltend, den Zensor Fahrland neben einem Bette knien sehe, wovon nichts Schlafendes ersichtlich ist als ein weißes Händchen, das der Beter hält. Oh, ein Diamant, du, im Bette da. Der Chemiker macht über die Brennbarkeit weiblicher Diamanten seine Versuche. Du Freudenbecher, du mein Heidelberger Freudenfass. Ich drücke leicht das Fenster, an dessen Kloben mich heftend, auf und will seine auf dem Sessel schlafenden Strümpfe und andere zum Untern seiner Karten gehörige Kleider herausziehen, um ihn vor der Welt ins erbärmlichste Licht zu setzen. Und es gelingt auch, aber indem ich seine Effekten kaum in die Sänfte hinein habe, schreit doch der Diamant im Bette. Ah, ein Räuber! Er ist da! Aber neben Räuber, dir, dummer Räuber, Juwel! Räuber! Räuber! Räuber! Mordio! Und unter mir rufen 3 Nachtwächter dasselbe aus. Hätte ich nur noch 3 Pfund Steine übrig von meinen sentimentalischen Aussichten in die Abendsonne, so könnte ich mich heben. Jetzt aber falle ich samt der fahrländischen Verlassenschaft dem Nachtwächter-Trio in die Arme und spieße. Das Blut kocht mir auf. Aber ich will einen Winter hineinwerfen und es kühlen. Führ dieses Subjekt gefänglich ab ins Rathaus! Ich werde mich eurentwegen nicht noch ärgern und meine nächtliche Galle wiederkäuen dadurch, dass ich alles recht weitläufig auseinandermale. Ist's nicht genug, dass ich nun da sitze in der Haft? Man verschloss mich hier oben in diesem Saal, weil drunten alles besetzt ist. Eine hübsche Ehren- oder Schandwache vor der Saaltüre sieht auf mich. Verdammt. Allerdings ist es sehr komisch. Aber das ist eben verdammt. Mein Schiff und Geschirr sehe ich neben mir in einer fest verriegelten Kammer. Auf 11:30 Uhr lässt euch der Mühlanzer Stadtrat vor seine Session einladen. Himmel, es laufen hier 40 Wege zum Scherz. Verdammt sei der Mensch samt seinen armen Hunden von Vorsätzen. Und die Mühlanzer Schafshäupter und alles. Nur in der Luft, 3000 Fuß hoch, sind noch Minuten von einem guten Tag zu haben. Oh, ich könnte jetzt auch droben unter den Raben und Lerchengeiern sein. Nun wird er, denkt die würdige Lesewelt, ordentlich anfangen und seine Fatalitäten artistisch genug vom Händedruck des Knorpelfisches von Ratsdiener, der ihn in Empfang genommen an, bis zum Zornschaum des Stadtsyndikus Spör vorzutragen, damit es uns königlich ergötze. Nein, edle Lesewelt der Schreibewelt. Noch sind wenig Anstalten gemacht, dich zu dieser Buchpartie zu laden, zu diesem Armbrustschießen auf mich, auf der Stange. Freilich überlegt man wieder flüchtig, dass es mir auf dieser Lesewelt unmöglich an Seelen fehlen werde, die ich durch mein Referat ebenso sehr erbittere als den Mühlanzer Schöppenstuhl. Ja, ja, ich sehe es für meine Pflicht an, folgenden treuen Bericht von der Sache abzustatten. Im Namen meines Sohnes erhebe ich Anklage und habe das Corpus Delicti, die Strümpfe und Halbkleider, dazu vor mir liegen. Herr von Fahrland ist Ihr Sohn, Herr Stadtsyndikus Spör? Wie nennt sich denn dann Ihre Tochter? Witwe hin, Witwe her, an deren Bette ich ihn gefunden. Er ist ein vermaledeiter Ehren- und Kleiderräuber, ein Schelm und ein Schlingel. Schlingel, mein Herr, ist ein Titel, den weder das Völkerrecht noch die große Nation an ihren Schiffskapitäns gewohnt ist. Ganz Europa ist aber Zeuge, dass Sie mir ihn beigelegt. Ein Hundsfott ist er, ein Hundsfott! Und ihr, der ihr nicht wie ein Scharfrichter euch ehrlich richtet, sondern unehrlich, und dessen Gesicht die Schwefelpaste von den Diebsphysiognomien ist, die ihr in die Justizwaage geworfen. Schon durch das nachgebliebene Äußere zeigt ihr, dass ihr schon aus dem Spiegel diejenigen kennt, die ihr zu richten habt. So ist in Nürnberg ein Schwein oder Rind an diejenigen Häuser gemalt, welche das Recht haben, eines einzuschlachten. Oh, es ist etwas ganz anderes, eine gedachte Schlechtigkeit und Beleidigung. Diese ist scherzhaft zu handhaben, aber bei jeder lebendigen Schlechtigkeit fühle ich, dass meine Anthropophobie oder Kollerader gegen die Menschen, die zuweilen an Tagen wie gestern auf der Haut verschwindet, noch ihr altes schwarzes Blut treiben und strotzen könne. Ruhe! Ruhe! Wasser! Ratsmann Scharweber zum Protokoll. Angeklagter, euer Name und Stand. Ich nenne mich nur den Edelmann Gianozzo. Und dabei beharre ich. Ich würde mir, wenn einer von Ihnen stift- und degenfähig wäre, ein wahres Vergnügen daraus machen, solchen zu erstechen. Bekennt ihr euch schuldig, die Strümpfe und Halbkleider Also das Corpus Delicti an euch genommen zu haben? Ich habe von Farlands Ein- oder Auskleidung bloß einen Steckbrief verfassen und diesen dem Intelligenzblatt vertrauen wollen. An wen setzt ihr ferner eure gestohlenen Sachen gewöhnlich ab? Ich bin ein Honoratior. Der Honoratior dringt jede Stunde darauf, schriftlich vernommen zu werden, anstatt mündlich. Ich dringe ebenso und will hiermit nicht gehört sein, sondern gelesen und sage kein Wort weiter. Apropos gelesen. Ist er wohl jener Gianozzo, welcher eine Schmähschrift auf unseren Galgen verfasst und aus der Luft herab auf unseren Ort geworfen? Hört nur, ihr Ratsherren. Teuerste Jubelseelen. Die wichtige Stätte, wo ich stehe, ist das Thema meiner Kasualrede. Eine Stadt und ein Galgen sind nicht bloß topografisch so nah aneinander, dass alle Kriminalisten diesen nur für die fernste Pforte und Vorpost derselben ansehen. Sein Pilaster Dreizack ist die trinomische Wurzel der städtischen Sittlichkeit und bildet die drei Staat-Inquisitoren, auf denen alles ruht. Ja, die wahren Karyatiden, welche das Staatsgebäude selbst halten. Wer einen Galgen sieht, erfreut sich, weil er weiß, dass eine Stadt zugleich nachkommt, nach diesem Drei-Belgien-Telegraph oder sechseckigen Bierzeichen derselben. Betrachtet diesen Dreizack, der das Land beherrscht und zählt unter den Mühlanzern, die er seit einem Säkulum bei Ehren erhalten, besonders drei Klassen. Die Verlierer, die Nachdrucker und die Spieler. Der Dreizack macht, dass die Bankerottiererfirma, ob sie gleich die Reichsgesetze sonst unter die Diebe rubrizieren, nicht wie diese auf Chausseen mit Pistolen und auf Leitern an Fenstern stehen muss, was doch immer so äußerst misslich für Ehre und Leben ist, sondern bei sich zu Hause bleiben kann, indem sie auf die anständigste und die sicherste Weise im Schlafrock mit dem besten Vermögenszustande und allgemein geehrt mitsamt der Familie wie ein Krokodil den Raub auf dem Lande verzehrt. Welchen Verlierer unter uns ist daher nicht der Galgen venerabel? Auch der Nachdrucker hält sich an dessen drei Herkulessäulen. Wie viele Nachdrucker, die sonst gestohlen hätten, haben sich bisher redlich und unter dem Schutze des Staats, der sie wie die Geier um London zu schonen befiehlt, bloß durch das lachende Intestaterben der Verleger, deren Verleger Sie sind, so gut durchgebracht, dass Sie Ihrer Familie ein Haus in die Gasse stellen konnten. So wächst der Lorbeer der Literatur an Galgenpfeilern wie an Parnassen hinauf. Endlich, wer bildete uns so viele und so gute Hasardspiele als die angeregten Pfeile? Die deutsche Geschichte sagt uns, dass der Adel sonst vom Sattel oder Stegreif lebte, nämlich vom Rauben unter freiem Himmel. Daher man bloß bürgerlichen Menschen Hasardspiele nie vergönnen kann, weil sie die Rechte der Raubschlösser nie besessen. In Spa müssen sogar Juden, wenn sie als Bankiers und Croupiers auftreten wollen, sich unter der Hand eigenhändig zu Michaelis Rittern erheben. Mit den Galgen aber bräche man zu Messzeiten, wo so sehr gespielt und gestohlen wird, zugleich die Spieltische ein und der abgesetzte Bankier müsste sogleich aufsitzen und in dem nächsten Hohlwege reiten, um dem Viehhändler nach der Geldkatze zu greifen. Nein, lieber lasset uns Galgen und Ehrlichkeit behalten und dabei ein Spiel Karten. Und überhaupt, was soll ich erst lange einteilen? Steigen meine drei Säulen mit ihren Fruchtgehängen durch alle Stockwerke des Staatsgebäudes. Sie halten jeden von uns zu einem bloßen Nahrungszweige von dem im Ganzen verbotenen Baume an, zum Borgen, zum Liquidieren, zum Handel und Wandel mit Ämtern, Kindern, Rechten, in dem wie der menschliche Körper aus lauter Gefäßen gebauten Staatskörper arbeiten, wie in jedem Geschwächten die Einsaugenden stärker als die Ausdünstenden. Alle Kassen stehen daher da. Man hat die Stadtkassen, die Heilandskassen, die Regimentskassen, die Steuerkassen. Die Beamten bitten Gott um Ehrlichkeit, wenn die Jahre kommen, wo sie zu leben haben. Der breite Weg rechtens bedeckt wie in Ungarn die breiten Straßen, das fruchtbare Land. Die Residenzraubvögel steigen höher, um zu stoßen. Alles gedeiht, die Welt ist ehrlich und satt. Beherzigt überdies, dass es ja noch schlimmer wäre, wenn man euch lebendig spießte, schünde oder in Öl sotte. Und verehrt mir den Galgen als den allgemeinen Protektor. Und er hört, pfui, pfui, pfui. Ist dies Pasquill nun von eurer Hand, Herr Edelmann Gianozzo? Ja oder nein? Und wenn nicht, könnt ihr es gerichtlich beschwören? Justament habe ich mir gedacht, sollten Sie mir einen Eid antragen. Nur der Teufel gäbe es Ihnen ein. So würde ich in meiner gedachten Kälte um die Eidesverwarnung anhalten. Und sobald sie aus wäre, ersuchen, mich stärker zu verwarnen, weil noch nichts durchschlüge. Und zuletzt würde ich dastehen, noch stärkerer Verwarnungen gewärtig, zum Meineid bereit. Abführen! Abführen! Ich warte mit ihm! Bringt ihn nur dorthin, wo er nirgends hinzufahren vermöchte. Ausgenommen zum Teufel etwa. Des Ortes sitze ich jetzt an einem Orte fest, ohne eine Ritze zur Flucht. Und mit langen Aussichten auf ein verfluchtes Leben. Zumal bei meiner Offenherzigkeit. In den Schwefelhöhlen und Hundsgrotten erstickt man, wenn man sich bückt, an Gerichts- und anderen Höfen. Wenn man sich aufrichtet. Hier hafte ich und hier bleibe ich haften. Das Auswanderungsverbot ist an alle Wände meines Notstalles angeschlagen. Durchs Fenster auf das Steinpflaster könnte ich springen. 3 Stockwerke hoch. Wirkt ich die Wache nieder, so stünde ich an der Haustüre im aufsteigenden Knoten und der Gerichtspöbel ginge mit mir wieder herauf. Jede Not liegt so lange als Inkube felsenschwer auf der Brust, als man kein Glied dagegen regen kann. Fängt das Arbeiten dagegen an, so höret der Alp auf. In solchen Nöten fallen einem nichts ein als wieder andere. Habe die Beine im Fegefeuer, so kleben die Augen an der Hölle. Aber da nun ein majestätisches Gewitter heraufkommt, das ordentlich zu gut und zu erhaben scheint für die Werkeltagsstadt, so fliegt der göttliche Gedanke in mir auf, allemal. Während der Donner auf seiner Heerpauke fürchterlich wirbelt, an die Kammertüre wie ein Sprengblock mit dem ganzen Leibe anzurennen und sie etwan einzustoßen. Ich renne vor. Ich setze nach jedem Blitze zu meinem Erdstoß an. Die Wache rechnet mich zum Donner und singt ihr Wetterlied. Und täglich schlagen 20 solche Pralltriller durch. Aber jetzt schnelle halbe Füllen meiner Schnellkugel. Das Befürchten der Wachen, mit der ich freilich bei der Wut meiner Arbeit wenig Umstände würde gemacht haben. Das hundsüble Fortfüllen, als ich die Kugel zum Fenster hinausgehangen. Das Reißen des Sturms. Das Anleuchten der Blitze. Das Verkündigungsfest des heraufsehenden Nachtwächters. Das Hereinstürmen ins Gefängnis. Die Hölle des Losschneidens. Das Aufzucken. Das Nachsteigen kleinerer Trabanten und Kugeln aus Büchsenläufen. Das Betrunkene an alle Dächer gehende Antaumeln des noch nicht vollen Luftspringers. Das Heben der Auswerfen der Möbeln. Und das Eintauchen ins dicke, triefende, sprühende Gewölke. Das alles soll bloß denen, die aus dem krachenden, brennenden Toulon rannten, den Höllenweg nach dem Hafen ein wenig wieder auffrischen. Doch möchte ich den Spaß fast wieder erleben. Denn es war keiner, sondern etwas Rechtes. Im Norden dämmerte die Sonne hinter den Orkaden. Rechts nebelten die Küsten der Menschen. Als ein stilles, weites Land der Seelen steht das leere Meer unter dem leeren Himmel. Vielleicht streifen Schiffe wie Wasservögel über die Fläche. Aber sie laufen zu klein und weiß unter dem Schleier der Ferne. Erhabene Wüstenei. Über dir schlägt das Herz größer. Auch du gehst fort, bleiche Sonne. Und als ein weißer Engel hinab ins stille Kloster der Eismauern des Pols und ziehst dein blühendes, auf den Wogen golden schwimmendes Brautgewand nach dir und hüllst dich ein. Die Blasse im Rosenkleide. Wo ist sie jetzt? Wird sie in ein warmes, reges Auge schimmern zwischen den Eisfeldern? Ich schaue herab auf den finstern Winter der Welt. Wie stumm und unendlich ist's da unten. Das allgewaltige, fortgestreckte Ungeheuer regt sich in tausend Gliedern und runzelt sich, und nichts bleibt groß vor ihm als sein Vater, der Himmel. Großer Sohn, führest du mich zum Vater, wenn ich einmal zu dir komme? Abendrot glüht Aurora an. Was reißet so schnell das schwarze Leichentuch vom Wasserorkus weg? Wie brennen die Länder der Menschen wie goldene Morgen? Oh, kommst du schon wieder zu uns, du herrliche, liebe Sonne? So jung und rosenrot. Und willst wieder freundlich hinziehen über den langen Tag und über die Gärten und Spiele der Menschen. Glühe nur herauf, Unsterbliche. Ich stehe noch kalt und bleich an meinem Horizont und gehe noch hinunter zu dem dunklen Eise. Aber werde ich auch wie diese, oh Gott, wärmer und heller aufgehen und wieder einen heitern Tag durchlaufen in deiner Ewigkeit? Heute morgens ging ich ins Bad Herrenleis herab, wo ich jetzt sitze. Die invalide Beaumonde, die eben den Brunnen umrang, lief mit den Bechern zu mir heran. Eine hübsche Sammlung von Gesichtern. Jedes war an seinen Eigentümer als das schwarze Täfelein angeschlagen, das im Hauptspital zu Wien am Bette eines Kranken hängt und worauf dessen Klistiere, Zuckungen, Husten, Stühle und Durst verzeichnet sind. Der größere Teil davon gehörte noch dazu nicht zu den dienenden, sondern regierenden Brüdern, welche in irgendein Teilchen von diesem Weltteilchen ihren Kranken- und Fürstenstuhl eingesetzt haben. So wird regiert. Der Krankenwärter vom Siechling, der Blinde vom Hunde, die Frau vom Manne. Obgleich die Frage ist, was mehr plagt, ob die Schwere oder die Blendung einer Krone, ob die Handschwielen oder die Rückenstriemen vom Zepter. So können die Menschen doch nicht einmal einen Ball, ein Essen, ein Schießen durchführen, ohne eine Ballkönigin, einen Ess-, Opfer-, Schützenkönig, die Vizekönige nicht einmal angeschlagen. Kurzsichtige Langhälse schreien über die Augenbraunen eines Monarchen, welche, so wie sie finster nieder- oder heiter aufwärts gehen, eine Welt senken oder heben, aber zeigt mir in der Geschichte nur einen republikanischen Boden, 5 Kubikfuß breit, wo nicht dieselben Augenbraunen wüchsen. Jeder Minister, jeder Generalissimus in Rom oder Paris hat Haare über dem Augenknochen, an deren einem Länder über dem Abgrund hängen. Glaubt ihr Menschen denn etwa, dass ihr nicht kleinlich und Opfertiere des Zufalls wäret? Und dass ihr nicht Gott 1000-mal dankt, wenn ein anderer aus Höflichkeit sich in eurem Namen entschließet? Warum achtet ihr die Gewohnheit so sehr, diese Geschäfts- und Waffenträgerin der Willenlosigkeit? Und den Gebrauch, diesen Kurator des abwesenden Geistes? Kommt ihr und die Frösche nicht um, aus euren stehenden Teichen in frisches, immer reges Flusswasser geworfen? Duldet ihr nicht höchstens nur ein Original, wie Lübeck nur einen Juden und Millionen Kopisten, anstatt umgekehrt so viele Originale und wenige Kopisten? Und brütet nicht jedes Original gerade sein Gegenteil aus, den Nachahmer und Affen? Und sitzt daher nicht in den deutschen und kritischen Wäldern der gemeine Affe, der Schweineschwanzaffe, der Hundskopf, der weiße Bartaffe, der schwarze, der mit dem flügelähnlichen Bart, der Hutaffe, der blau, der weißmäulige, der Gibbon, unzählige Paviane und noch mehrere Meerkatzen? Endlich, da die auslaufende Menschheit wie eine Sanduhr doch nur wieder geht durch Umkehren, wenden sich nicht die Menschen wie zusammengeschichtete, nach Amerika adressierte Soldaten in Schiffen wieder zu gleicher Zeit und in Massa um, sodass dabei mehr eine Reformation herauskommt als Reformierte? Jetzt ist's Mitternacht. Man glaube nicht, dass ich einen ganzen Tag, den ich hätte verfahren können, im Schwitzbad Herrenleis würde versessen haben, wenn nicht die westliche Deklination des Windes gewesen wäre. Womit ich mich noch besonders beruhige, ist mit der Hoffnung, dass ich vielleicht, man gönne mir den frommen Traum, den Schwitzbadort, nämlich den geadelten Teil davon, in einen mehr als gewöhnlichen Grimm und Harnisch gebracht. Und zwar als Gelegenheitsprediger. Meine Herren, außer der Gesundheit wird durchaus nichts hässlicher verschwendet als Ihr Surrogat, die Zeit. Welche entsetzliche Summen kostet einem Lande der Schlaf, da es durch strenge Schlafedikte leicht dahin zu bringen wäre, dass es nicht mehr schliefe als jeder Nachtwächter? Werfen wir nicht jährlich wieder 13.541 Taler 16 Groschen zum Fenster hinaus, dass wir den Sonntag feiern, am Tage, da wir wie andere Völker nachts in die Kirche gehen könnten, wo die Dunkelheit, die Andacht und die Schlafkarenz die Buße nicht verderben würde. So muss auch nicht als etwas Kleinliches aus der Unkostenrechnung alles das ausgelassen werden, was das Land jährlich an zwei Personen einbüßet durch Balbieren, indes mit dem Barte der Stab wüchse. Und durch Donnerwetter, weil dabei nur Gebetbücher ergriffen werden. Und durch stehende Tischgebete, die man ja sitzend still in sich unter dem Koin verrichten könnte. Und durch fremde Passagiere, denen der Staatsbürger durchs Fenster nachsieht, da jeder Narr, der in der Stadt nichts verzehrt und nur durchpassiert, um dieselbe reiten könnte. Und besonders durch das allgemeine Müßiggehen und Faulpelzwerk der linken Hand und zweier Füße. Abgerechnet die wenigen Spinner mit zwei Händen oder die Krüppel, die einen guten Fuß schreiben, nicht eigenhändig, sondern eigenfüßig, oder die Wilden, welche mit den Füßen stehlen und außer den langen Fingern und Diebs Daumen noch lange Diebs Zehen haben und in einem anderen Sinn Räuber zu Fuße sind, so tun gerade drei Viertel am Menschen nichts. Und er hängt voll Faultiere. Sapperment, kann nicht die Hand oben und der Fuß unten ein paar Handwerke zugleich treiben? Wahrlich, der Staat könnte durch ein strenges Wegschneiden aller dieser Ess-, Bet-, Buß- und Gliederferien dahin hinaufgearbeitet und gezogen werden, dass er ein ordentliches, großes Raspel- und Arbeitshaus würde, überall mit emsigem Sitz- und Greiffleisch ausgepolstert, alle darin schwitzend, keuchend, kartätschend, scheuernd und wütend, ohne sich nur umzugucken und ohne sich zu scheren um Lust und Liebe und Himmel und Hölle. Herren Leiser, Bad- und Kurgäste, ihr seid fast die Leute dazu. Ich werde sogleich fortfahren. Ich will nur erst ein solches Arbeitshaus herzlich zu 10.000 Teufeln wünschen und in die Hölle eine solche Vorhölle. Und vorher unter dasselbe einen hübschen Minengang zum Aufsprengen. Anlangend das Geld, dieses Herz des inneren Menschen. So bedauere ich seit Jahren die Staaten, die es verfressen und versaufen. Die Besten schneiden ihren Festungssassen nur das Kaffeewasser ab. Aber warum lassen sie zu, dass der Kaffee seine Repräsentanten ins Unterhaus schickt? Zichorien, Eicheln, Rüben und den Satan. Warum stopft man, dieselben Gründe schreien, der Glückseligkeitslehre nur eine Quelle zu? Warum wird Tee, Wein, Fleisch, Bier, Gebackenes so frei zugelassen? Desgleichen Obst, Gemüse und alles nur Leckerhafte, da gesundes Brot seinen Mann ernährt. Mit all diesem könnte ja gehandelt werden nach auswärts und ein hübscher Pfennig Geld ins Inland gespielt. Alle Waren würden, wenn man's täte wie bei den edlen Holländern die französischen Bücher, nur spediert und verlegt, ohne das geringste Konsumo. Herrenleiser Bad- und Kurgäste, würde dann nicht das Stadtgebäude ein großer, blanker Silberschrank und alle Untertanen Preziosa für den Fürsten, die er angreifen könnte in der Not? Man lachte und wurde um nichts besser. Ich wusste es vorher. Man dankt mir auch. Ich fragte nichts danach. Die Langeweile, als die Königin des Balles, war bald hinten, bald vorne und flog wie eine muntere Hausfrau unter den Bad- und Kurgästen umher. Tiefe Langeweile füllet mit stehendem Ätzwasser auch den Napf meines Herzens. Wie miserabel. Morgen entfahr ich gewiss. Der Wind dreht sich nördlicher. Ein genießender Mensch nimmt mich zwar nicht ein, weil der Genuss das selbstsüchtige Selbst entblößet, aber ein sich Freuender erfreut mich, weil die Freude ein reiner Äther ist, worin alle Sphärentöne klingen und fliegen können. Welche lüftende Freiheitluft gegen den Kerkerbruder im Unten. Hier ein rauschendes Sonnenmeer, drunten ein morastiges Krebsloch. Die Erde ist mir jetzt ein Meersboden voll ungestalter Seetiere, zu welchem ich mit meiner Taucherglocke gar nicht mehr herunter will. Der Wind geht so frisch und gerade, dass ich den ganzen Tag nur hier oben schreiben und speisen kann. Ich tue das. Mein Schiff ist ein ordentliches, schweres Proviantschiff. Speis und Trank hebt indes sogar mit der Zeit den Menschen und sein Schiff. In meinem Innern ist aber noch schwüles Wetter von den peinlichen Träumen zurück, an denen ich die ganze Nacht wie auf heißer, schlüpfriger, zurückrieselnder Vesuvasche mich vergeblich zu einer festen, ebenen Stelle hinaufarbeitete. So träumte mir, ein kohlenschwarzer Hahn stehe und kratze auf meiner blutigen Brust, um sich mein Herz auszuscharren. Und sogar du, mein lieber Freund Graul, wurdest unter diese Mahnen des Wachens geschickt. Ich lief dir entgegen, aber du konntest dich durchaus nicht umwenden. Du musstest mir bloß wie eine Gliederpuppe die herumgedrehten Arme rückwärts entgegenrecken und drücktest mich sehr warm an deinen Rücken und Zopf und sprachst die Worte ohne vielen Nexus. Spaß bleibt Spaß, so der liebe Mensch. Giannozzo, aber so komm doch zu mir. Aber du ließest mich nicht um dich herum, sondern stricktest mich fester an und riefest doch lauter: Giannozzo, wo lebst du, Lämmchen? Kannst du mir nicht erscheinen? Wahrlich, ich gedenke deiner, armer Teufel. Wie grünen die Weinberge, wie glänzet der Neckar. Ich stehe also über Schwaben, aber immer mehr ist mir, als hätte ich diese Ebenen schon in alten Träumen durchwandelt. Ja, ich habe recht. Jetzt ziehe ich über den unbekannten Zauber- und Morgengarten, wo das schwarze Auge der großen Teresa neben mir glänzte. Und wo ich aus ihrer Brust die Rosen zog. Hier, nimm sie wieder, Teresa. Ich werfe sie in deine Lustgefilde zurück. Nie werde deinem großen Geiste der Flügel verwundet. Am Horizont wechselt ein Vulkanenhalbzirkel von zackigen Gewitterwolken auf. Ich höre von weitem Donnern. Auf den Gletschern wohnt der schöne lange Blitz der Mittagssonne. Und ich werde, hoffe ich, früher an den Bergen hängen als das Wetter. Musik. Endlich sehe ich jetzt den Münster und, wie ich glaube, den Straßburger Telegraphen, dessen Zeigefinger des Todes fast erhaben und schauerlich ist. Wie eine Parze regt er seine Schere, die Zunge der Völkerwaage, der in- und deklinierende Kompass der Zeit. Der Donner rollet immer lauter und voller heran. Und doch stehen die weißen Wettergebirge noch so niedrig am Himmel. Oh Teufel, er kommt aus einer Schlacht. Soldatenhaufen sprengen über Hügel. Landleute rennen. Ein Dorf brennt als Wachfeuer. In einem Garten sehe ich tote Pferde. Und ein Kind trägt einen abgerissenen Arm fort. Nun sehe ich die Ebene und die Rauchklumpen, die die brennende Hölle auftreibt. Das dunkle, breite Sterbebette der Völker. Ringsum im Blauen liegen die Gewitter des Himmels ruhig an der Erde und schauen gerüstet zu, bis sie aufstehen und auch in die Schlacht ziehen. Ich höre nur die dumpfen Axtschläge, womit der Tod sein Schlachtvieh trifft, aber noch keine Stimme des Viehs. Ein Windstoß wirft mich plötzlich mitten über die wolkige Brandstätte voll Waffenglanz. Ich reiße die Lufthähne auf und vergrabe mich in den Dampf, worin nur das Basiliskenauge des Todes seine heißen Silberblicke auf und zu tut. Ich bin nicht nahe und tief genug am Blinken der Bajonette, am Feuerregen des Geschützes, am Blutregen auf der Erde, an den Stimmen der Pein, an der weißen Gestalt des Verblutens. Nur die sanfte Musik, die Heroldin des Seufzers aus Liebe und der Träne aus Freude, musste unten im Jammer sprechen wie ein Hohn. Und die Heerpauke der Kartaunen schlug mit Erdstößen in die weichen, guten Töne. Und die Trommelwirbel des kleinen Geschützes gingen fort. Oh Gott, der Schmerz ging drunten auf und ab und trat unsere Gesichter mit Füßen und begrub den Toten nur unter Sterbende. Mein Herz dröhnte. Oh, wie hoch ist seit 2 Minuten der Jammer gewachsen. Entsetzlich. Jetzt darf ich sie recht hassen, die Menschen. Diese lächerlichen Kauze- und Weisheitvögel im Hellen, die sogleich zerrupfende Raubvögel werden, sobald sie ein wenig Finsternis gewinnen. Nur mit Schießpulver tun sie alles. Nur damit reinigen sie die Kerkerluft der Länder. Damit machen sie die Wunde, die ihnen das wütige Laster gebissen, weiter und heil. Jetzt wurde ich auch von der Wut gepackt. Denn ich bin ja auch einer von denen drunten. Und schleuderte grimmig und gerade alle Steine, die ich hatte, auf die ringende, vom Erdbeben eines bösen Geistes zum Kampfwahnsinn untereinander geschüttelte Masse. Da hebt mich der Gewichtsverlust plötzlich ins hohe Blau hinauf. Wie glänzt die Sonne in ihrem stillen Himmel so ruhig und kalt über der schwülen irdischen Hölle. Als seien die Kriegsfeuer der Menschen nur kranke, fliegende Funken vor ihrem großen Auge. Ich sehe mich um nach dem Schlachtgewölke und mein Auge weint zornig. Ach, das Schlechteste an der Menschheit oder Unmenschheit ist, dass kein Mensch, kein Fürst, keine Zensur und sei sie auch noch so tyrannisch und unverschämt, die bitterste Rüge des Krieges verwehrt und dass doch die Ehre und die Dauer desselben darum nicht kleiner wird. Fort! Was willst du auf meiner Kugel, schwerer, niederdrückender Räuber? Fort! Du bist der schwarze Hahn, diese Nacht nach meinem Herzen grub. Wunderbarer Tag. Hell ziehen schon die schimmernden Schweizer Gebirge mit ihren Tiefen und Zinnen vor mir heran und schütten den Rhein weg. Aber hinter mir wachsen eilig die Gewitterwolken in den Himmel herauf und schweigen grimmig. Die Lüfte gehen immer langsamer und bewegen mich kaum. Jetzt regt sich nichts mehr. Vor welcher Welt schweb ich still? Vor mir donnert der Rhein, hinter mir das Wetter. Die Stadt Gottes mit unzähligen glänzenden Türmen liegt vor mir. Tief in der Ferne stehen auf ewigen Tempeln weiße, helle Götterbilder. Und der hohe König der Götter, der Mont Blanc, und der auf die tiefe Erde herabgeworfene Rhein steigt als ein weißer Riesengeist wieder auf und hat den himmlischen Regenbogen um und schwebt silbern und leicht. Was ist das? Kommt mein Schicksal? Scharrt der schwarze Hahn. Ich wollte mich jetzt tiefer senken, vor die herrliche, auf der alten, ruhenden, neuen Welt, aber ich konnte nicht. Die Verbindung zwischen den Lufthähnen ist durch das schnelle Ausreißen in der Schlacht zertrennt. Ich kann mich bloß, wenn ich nicht durch Windstöße einer Alpe erreiche, ehe mich das Gewitter ergreift, durch das Aufschlitzen der Kugel erretten. Jetzt trägt mich ein Windstoß ganz nahe vor die göttliche Glanzwelt. Aber schon arbeiten die Wolken lauter als der Strom. Die schwarze Wolkenschlange hinter mir ringelt sich auseinander und zischt und schillert schon neben mir in Osten. Wie fliegen die Goldadler der Flammen überall um die Sonne, um die Eiskuppeln, um den zerknirschten Rhein und um die giftige Wolke und ruhen mit aufgeschlagenen Flügeln an grünen Alpen aus. Ich glaube, ich soll heute sterben. Das große Gewitter wird mich fassen. So sterb ich gern, Verhüllter über mir. Ich drücke die sonnenrote Stunde und die gebirgige Welt noch tief ins brausende Herz. Und dann zerbreche es, woran es will. Oh, wie schön! In Morgen rauschen Donner und Fluten. Und auf ihnen hängt statt des Regenbogens ein großes, stilles Farbenrad, ein flammiger Ring der Ewigkeit aus Juwelen. Die warme, sanfte Sonne glimmt nicht weit von den Gewitterzacken. Noch sonnen die goldgrünen Alpen ihre Brust. Und herrlich arbeiten die Lichter und die Nächte in den aufeinandergeworfenen Welten der Schweiz durcheinander. Städte sind unter Wolken, Gletscher voll Glut, Abgründe voll Dampf, Wälder finster und Blitze, Abendstrahlen, Schnee, Tropfen, Wolken, Regenbogen bewohnen zugleich den unendlichen Kreis. Jetzt gähnet ein Wolkenrachen vor der Sonne. Oh, die schwarze Wolke frisset an der Sonne. Das erhabene Land wird ein Kirchhof von Riesengräbern. Und nur die weißen, hohen Epitaphien der Gletscher blitzen noch durch. Ich bin geschieden von der Welt. Die unendliche Wetterwolke überdeckt die Schweiz und alles. Unter dem schwarzen Leichentuch regnet es laut unten auf der Erde. Es blitzt lange nicht und zögert fürchterlich. Sterne quellen oben heraus und mir ist, als schwämmen ihre matten Spiegelbilder als silberne Flocken auf dem düstern Grund. Ha! Der Wind kehret um und treibt mich mitten über die stumme, gefüllte Mine, deren Lunte schon glimmt. Wie düster. Ach, unter der Wolke werden noch Bergspitzen in sanftem, goldenen Abendscheine stehen. Kein Blitz. Nur Schwüle. Aber ich merke, die Wolke zieht nicht zu sich. Ach, jetzt wölbt sich auf einmal zusehends ein zweites Gewitter über mir. Beide schlagen dann gegeneinander. Und eines greift mich. Jetzt verstehe ich's. Bis auf die letzte Schlagminute schreibe ich. Vielleicht wird mein Tagebuch nicht zerschmettert. Nun geraten schon die Enden der Gewitter aneinander und schlagen sich. Wie höllenschwül. Oh, jetzt riss es meinen Charonkahn in den brauenden Qualm hinab. Ich sehe nicht mehr. Was ist das Leben? Die feigen, hockenden Menschen drunten singen jetzt gewiss zu Gott. Was wissen sie vom Sturme des Seins? Und die Erbärmlichen werden gewiss jeden vermahnen bei meinem Leichnam. Wie es hinauf und hinabschlägt. In Wörlitz war mein letzter Tag. Das ahnete ich ja. Himmel, der heutige Traum hat ja mich und mein Ende klar geträumt. Er soll auch ganz wahr werden. Und ich will jetzt mit meinem Posthörnchen wütig ins Wetter blasen, wie ihr Mozart drunten im Don Juan und den Heuchlern auf dem Boden den Anbruch des jüngsten Tags weismachen. Adio, Freund Graul. Jawohl, kannst du mich nicht auf der Brust umarmen. Es ist eine besondere Schickung, dass dieser, mein zwar nicht ältester, doch kräftigster Freund, mir zweimal begegnete, ohne dass er es wusste. Denn ich war der tanzende Nachtwandler, den er auf dem Brocken in der Menuett gesehen. Und auf meinem Wege nach Bern, wo ich meinen Klabis gemacht, stand ich gerade am Rheinfall zu Schaffhausen, als er oben blies. Das Gewitter wütete fürchterlich und nahe an der Erde und stürzte zugleich mit dem Rhein herunter. Wirklich vernahm ich und noch einige ein sonderbares, aber unharmonisches, abgestoßenes, schneidendes Tönen droben aus dem finstern Wolkengewölbe. Endlich durchbrach dieses ein schmetternder Schlag. Unweit von uns flog die zerschlitzte Kugel und die Sänfte daran auf einer Wiese nieder. Ich erkannte sogleich meinen teuren Freund. Sein rechter Arm und sein Mund waren weggerissen. Das Horn zum Teil geschmolzen. Seine langhängenden Augenbrauen auf den hohen Augenknochen kahl weggebrannt und sein Gesicht sehr zornig verzogen. Alles andere aber unversehrt. Ich spreche die vernünftigen Worte nach, die mir sein Traum in den Mund gelegt. Januzzo, wo lebst du? Lämpchen, kannst du mir nicht erscheinen? Wahrlich, ich gedenke deiner, armer Teufel. Sie hörten Himmelfahrt und Höllensturz des Luftschiffers Giannozzo oder Vogelperspektive auf die Ameisenkongresse der Menschen von Jean Paul. Den Giannozzo sprach Simon Rühhag. In weiteren Rollen Gerd Anthoff, Paul Bürks, Rita Russek, Kurt Bock, Grete Wurm und viele andere. Bearbeitung und Regie Heinz von Kramer. Produktion Bayerischer Rundfunk, Süddeutscher Rundfunk 1988.